Wo ist jetzt eigentlich das Problem, dass ein homosexuelles Paar ein Kind adoptieren kann? Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser Thema heute ist die Ehe für alle. Und zwar geht es darum, dass die Eheschließung von Homosexuellen gleichgestellt werden soll mit den heterosexueller Ehen, sprich Ehe für alle. Den Stein ins Rollen brachten die Grünen mit dem Politiker Beck, der sich dafür aussprach, dass das eine grundlegende Bedingung sein sollte, für die gesorgt werden muss, falls die Grünen als potenziellen Koalitionspartner der CDU Koalitionsverhandlungen mit der CDU für die Bildung einer neuen Bundesregierung eingingen. Das heißt, eine rote Linie wird hier von den Grünen gesetzt. Das setzt sich dann auch fort mit Lindner, dem Parteichef der FDP, der das auch als grundlegende Voraussetzung für eine Koalition mit der FDP und der Union voraussetzt. Der dritte, der sich dann auch dazu äußerte als potenzieller Koalitionspartner der CDU, ist Martin Schulz, Parteichef der SPD. Auch hier bringt er zum Ausdruck, dass es keine Koalition auf Bundesebene mit der SPD geben kann, wenn die Union die Gleichstellung der homosexuellen Ehe durchlässt oder zulässt. Diese ultimative Forderung scheint Früchte getragen zu haben. Denn auch Merkel scheint ihre Meinung geändert zu haben. 2013 sagte sie noch Folgendes: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich mich schwer tue mit vollständiger Gleichstellung. Seit dieser Woche weht jedoch ein anderer Wind und die Aussagen waren etwas anders. Merkel hat ihre Position radikal von einem Moment auf den anderen geändert. Jetzt stimmt sie dem zu und erlässt dann auch den Abgeordneten des Bundestages den Fraktionszwang oder die Fraktionsdisziplin. Das heißt, sie macht die Abstimmung zur Gleichstellung der homosexuellen Ehe zu einer Gewissensentscheidung jedes einzelnen Abgeordneten. Das heißt, es gibt keine Fraktionspflicht mehr. Das bedeutet, dass es durchaus sehr bald schon eine Gleichstellung geben könnte, die über den Bundestag beschlossen werden wird. Die meisten Parteien haben sich im Grunde auch schon dafür ausgesprochen. Es geht jetzt noch darum, wie die einzelnen Abgeordneten der CSU, CDU sich verhalten werden im Rahmen des Wahlgangs. Übrigens auch wichtig nebenbei zu erwähnen, dass die andere Fraktion im Bundestag, nämlich die Linke, auch schon seit Ewigkeiten beharrt auf der Ehe für alle. Dann sind natürlich auch die rechtlichen Grundlagen wichtig. Worin unterscheiden sich zum Beispiel die eingetragene Partnerschaft von einer heterosexuellen Eheschließung? Es gibt einen bedeutenden Unterschied. Also die eingetragenen Lebensgemeinschaften oder Lebenspartnerschaften gleichgeschlechtlicher Art sind ja schon 2001 legal, beziehungsweise es gab dann auch eine Ausweitung des 2013 in Bezug auch auf das Adoptionsrecht. Das heißt also, Kinder, die von einem Lebenspartner bereits in diese Lebensgemeinschaft geführt werden, dürfen dann vom Lebenspartner adoptiert werden. Der gravierende Unterschied, der noch besteht, ist, dass homosexuelle oder gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften als Paar nicht über die Möglichkeit verfügen, direkt zu adoptieren. Wichtig ist natürlich auch zu erwähnen, dass von den Parteigenossen aus der Union viel Kritik hagelte. Viele von denen beriefen sich zum Beispiel auf die kirchlichen bzw. konservativen Werte, wie zum Beispiel Martin Patzelt von der CDU. Die Ehe ist von alters her eine selbstbestimmte, von der Kirche bestätigte Verbindung zwischen Mann und Frau. Unverzichtbare Voraussetzung für ihre Wirksamkeit war und ist der Wille zu leiblichen Kindern. Wenn die Politik zu einer Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen nun die Zustimmung geben will, löst sie sich völlig von dem tradierten kirchlichen Eheverständnis. Oder auch Peter Ramsauer von der CSU: Ich will das Thema überhaupt nicht im Bundestag haben. Deutschland hat ganz andere Probleme, aber die CDU-Führung soll sich davor hüten, auch noch die letzten konservativen Werte zu zerstören. Einer der Gründe, den viele benutzen, ist auch das Grundgesetz, so wie zum Beispiel Barbara Woltmann von der CDU. Die sagt nämlich: Der Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes schützt die Ehe und Familie. Mit dem Begriff Ehe ist die auf Dauer angelegte, auf freiem Entschluss und Gleichberechtigung beruhende und förmlich geschlossene Lebensgemeinschaft zwischen Frau und Mann gemeint. Das ist durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts mehrfach bestätigt. Die Ehe zwischen Mann und Frau hat also Verfassungsrang und das Grundgesetz ist in seiner Aussage klar. Deshalb werde ich, sollte es zur Abstimmung kommen, gegen eine Ehe für alle stimmen. Ich denke, dass die meisten Abgeordneten ihre Meinung dazu gefestigt haben, deshalb könne auch noch in dieser Wahlperiode darüber abgestimmt werden. Das bedeutet, dass es innerhalb der Union nach wie vor dann Zwistigkeiten gibt zum Thema. Grundlegend lassen sich dann drei Hauptargumente durch die Mitglieder der Fraktion von CDU und CSU dann auch aufweisen, die sich dagegen aussprechen. A, das Grundgesetz, B, konservative Werte und C, die kirchliche Bindung und Tradition. Hierbei muss aber auch erwähnt werden, dass Seehofer, der Parteichef der CSU, auch für die Abgeordneten der CSU im Bundestag eine Fraktionspflicht oder Fraktionszwang aufgehoben hat und auch für die Abgeordneten der CSU das dann auch als so eine Gewissensentscheidung werden ließ. Das heißt, jeder Einzelne verfügt dann frei über die Möglichkeit, mit Ja oder Nein zu stimmen. Oh, Gustav, was glaubst du, wie wird das Ganze ausgehen? Meinst du, es gibt zu viele konservative Wähler in der Union oder werden sie quasi für das Wohl der Partei und für das Wohl einer zukünftigen Koalition entscheiden im Sinne von, okay, wir lassen die konservativen Werte jetzt einfach mal fallen und öffnen uns? Ich denke, dass die CDU keine Alternative hat, wenn sie weiterhin regieren will. Und das hat Merkel erkannt. Deswegen auch der radikale Meinungswechsel von Merkel. Sie will Kanzlerin bleiben. Und ohne die drei potenziellen Koalitionspartner, die in Frage kämen, gibt es keine Regierungsbildung. Naja, beziehungsweise viel. Ich meine, die Linke hat auch gesagt, dass sie für ihr für alles, sie hat nun es nicht so wie ein Ultimatum formuliert. Ja, weil ich davon ausgehe, dass für Merkel die Linke auch kein potenzieller Koalitionspartner wäre. Das heißt, die Alternative zu Merkel, das weiß sie auch, wäre Rot-Rot-Grün. Das heißt, die Linke, SPD und die Grünen. Ausgehend davon, dass die drei Koalitionspartner, die in Frage kämen, das als rote Linie setzen, also die Gleichstellung oder die Ehe für alle, hat sie keine andere Wahl, damit nicht nur Merkel persönlich, sondern auch die Union, falls sie dann auch beteiligt werden wollen bei der Bildung einer neuen Bundesregierung nach den nächsten Bundestagswahlen. Es gibt ja diese Vermutung, dass die CDU und die CSU mit einer solchen Entscheidung sich sehr viele konservative Wähler vergrauen würde. Glaubst du, dass das ein Verlust für Merkel wäre oder tatsächlich ein Gewinn durch ihr liberalere Wähler? Sie hat hier momentan nach Umfragen einen ziemlich großen Vorsprung auf die Sozialdemokraten. Die Sache ist, die einzige Alternative für diejenigen, die als Wähler gegen diese Ehe für alle sich aussprechen oder sich entgegenstellen, wäre im Grunde genommen nur eine Partei. Denn alle anderen größeren Parteien, die im nächsten Bundestag vertreten sein könnten oder wahrscheinlich es vertreten sein werden, sprechen sich ja dafür aus. Es geht hier wirklich nur um die Regierungsbildung. Das heißt, sie wird es wahrscheinlich in Kauf nehmen, einige Stimmen zu verlieren, solange sie dann auch Seniorpartner in der neuen Bundesregierung bleiben kann. Und ich denke, das ist auch, wenn es Wählerabgang geben sollte, so AfD höchstwahrscheinlich, wegen der Ehe für alle, dass sie dennoch dann Seniorpartner in einer künftigen Bundesregierung sein wird. Okay, aber jetzt mal ganz grundsätzlich, ich meine, kannst du es verstehen, dass wir bis heute noch diese Diskussion haben? Ich meine, es gibt Länder, wo das Ganze schon lange kein Thema ist. Warum ist gerade Deutschland, das sich auch rühmt, so progressiv und fortschrittlich zu sein, das gerade an diesem Thema hängt? War es wirklich Merkel, die an ihren restlichen konservativen Werten gehangen hat? Oder gab es da einen anderen Grund? Wenn man sich Europa anschaut, ist es nicht unbedingt so, dass selbst hier in eher liberalen Europa im Vergleich zu anderen Regionen der Welt es eine Selbstverständlichkeit war. In Frankreich gab es diese Gleichstellung erst 2013. Auch in anderen europäischen Ländern hat sich das eher dann in den letzten Jahren entwickelt. Und es gibt in anderen Ländern sogar eine ziemlich regressive Politik. Ich brauche gar, also wenn man weiter nach Osten geht, nach Europa, umso regressiver wird dann auch die Politik in Bezug auch auf Homosexuelle im Allgemeinen, geschweige denn auch Lebenspartnerschaften von homosexuellen Partnern. Ja, aber findest du die Gründe, die die Unionspolitiker nennen, irgendwie legitim? Weil ich persönlich finde, das sind einfach nur vorgeschobene Gründe. Ich meine, wo ist jetzt eigentlich das Problem, dass ein homosexuelles Paar ein Kind adoptieren kann? Vielleicht bin ich ein bisschen blöd, aber ich sehe da absolut kein Problem daran. Das passiert ja nicht einfach mal eben so aus Jux und Tollerei. Es ist genau dasselbe Adoptionsverfahren wie bei einem Heteropärchen. Und das Ganze ist nicht besonders leicht. Also ich sehe das genauso. Genauso denke ich auch für die Mehrheitsgesellschaft, die, wenn man sich dann auch die Stimmanteile der Parteien, die sich dafür aussprechen, anschaut, ist es der weitaus größte Teil der Staatsbürger, die sich dafür aussprechen, dass es gleichgestellt wird und damit auch kein Problem haben. Das Witzige ist auch noch, wenn man logisch denkt, es ist ja auch schon so, dass wenn eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft eingegangen wird, es schon ein Adoptionsrecht gibt für Kinder, die von einem Lebenspartner in diese Lebenspartnerschaft eingebracht werden. Und ich sehe dann auch keinen qualitativen Unterschied, ob sie direkt von den Partnern als Partnerschaft adoptiert werden. Ich sehe da keinen qualitativen Unterschied. Deswegen finde ich auch diese nach wie vor existierende Differenzierung unsinnig. Geht mir genauso. Wie gesagt, ich verstehe bis heute nicht, dass das ein Thema ist. Also grundsätzlich, auf Englisch wäre das quasi non-issue. Das ist einfach, ich sehe auch keine wirtschaftlichen Nachteile dadurch, wenn homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen. Also wie gesagt, ich sehe einen guten Grund, habe ich bisher noch nicht gefunden. Falls ihr anderer Meinung seid, schreibt es ruhig rein. Vor allem sind die Rechte der eingetragenen Partnerschaft wirklich fast identisch mit einer heterosexuellen Eheschließung. Sie sind wirklich, es fehlt, soweit ich es verstanden habe, wirklich nur dieser eine Punkt, und zwar das simple Adoptieren eines Kindes in eine homosexuelle Partnerschaft. Was, wie gesagt, es ist kaum ein Unterschied mehr macht, denn alles ist drin, die steuerlichen Vorteile sind drin, Ehegattensplitting ist drin. Das heißt, dieser eine kleine Schritt, um den wird jetzt gestritten. Und ich glaube, es geht auch noch tatsächlich darum, um den Namen, dass man es tatsächlich auch legal Ehe nennt und nicht eingetragene Partnerschaft, womit eigentlich eine komplette Gleichberechtigung hergestellt wäre. Was auch da wieder, ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendjemand stören könnte. Ich sehe dann auch überhaupt kein Problem, denn es ist nur eine Nuance, die der Gleichstellung im Wege steht. Es gibt faktisch schon eine Gleichstellung bis auf ein Detail, nämlich die Möglichkeit der direkten Adoption. Aber wie seht ihr das? Seid ihr der Meinung, dass das Ganze eigentlich eine unsinnige Diskussion ist und dass man diese Gleichberechtigung eigentlich schon hätte vor Jahren einrichten können? Oder seid ihr der Meinung, dass man alles so belassen sollte, wie es jetzt ist? Dass man ruhig auf diese Ehe für alle verzichten kann und dass es andere Prioritäten in Deutschland gibt. Schreibt es in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns ein Like, abonniert uns, und für die Benachrichtigung klickt am besten auch direkt die Glocke neben Abonnieren an, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke euch, ciao. Danke und ciao.